die Engel befinden sich an seinen Seiten. Und den Thron deines Herrn werden über ihnen an jenem Tag acht tragen.